Dies sind unsere Schlagzeilen. Bürgerbeteiligung nicht zufriedenstellend, brennender PKW in Nienburg und HSG vor letztem Auswärtsspiel. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Der heimische Bundestagsabgeordnete Mike Beermann weist auf ein neues Förderangebot der Kreditanstalt für Wiederaufbau hin. Private Eigentümer und Mieter können nun finanzielle Zuschüsse zur Sicherung gegen Wohnungs- und Hauseinbrüchen in Anspruch nehmen. Die Förderung kann jeder beantragen, der in den Einbruchschutz einer bestehenden Wohnimmobilie investiert. Das Förderprogramm ist Teil unseres umfassenden Ansatzes zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität, erklärt Beermann. Der Schienenverkehr in Norddeutschland soll verdichtet werden. Im Rahmen des Dialogforums Schiene Nord wurde eine allgemeine zufriedenstellende Lösung gesucht und gefunden. Lange Zeit war die sogenannte Y-Trasse im Gespräch. Das Ergebnis ist die Alpha-E-Variante, weiß Nienburgs Bürgermeister Henning Onkes. Naja, die Alpha-E-Variante hat letztendlich die bestandsbezogene Variante zum Gegenstand. Das heißt, man nutzt die vorhandenen Gleiskörper und baut sie aus, teilweise durch sogenannte Blockverdichtungen, dass also Züge dichter hintereinander fahren und teilweise auch durch mehr Gleis, zweites oder drittes Gleis und teilweise auch, dass Züge nachts fahren. Am Mittwoch bemerkte der Fahrer eines Opel Tigra kurz vor 13 Uhr, dass es technische Probleme mit seinem Fahrzeug gab. Nachdem das Fahrzeug im Langen Moorweg in Nienburg zum Stillstand kam, schlugen die ersten Flammen aus dem Motorraum. Die angerückten Einsatzkräfte löschten das Fahrzeug ab und schäumten es ein, damit eine Rückzündung unterbunden wird. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Neben zwei Fahrzeugen der Feuerwehr war auch die Polizei in Nienburg vor Ort. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für die Oberliga-Handballer der HSG Nienburg geht mit 2015 ein sehr erfolgreiches Jahr zu Ende. Im Sommer konnte die Mannschaft den Meistertitel feiern, aktuell steht sie auf dem 4. Rang. Nun heißt es für das Team um Trainer Dirk Pauling noch einmal alle Kräfte mobilisieren, denn es geht zum Derby nach Schaumburg. Das ist ja Tabellennachbar, kann man sagen. Nicht nur von der Spielanlage her sind sehr gut eingespielt. Das wird erstmal schwierig werden, da eine gute Abwehrformation hinzustellen. Und dann müssen wir halt selber gut Angriff spielen. Sie haben da alles eingespielte Leute, die sind etabliert in der Oberliga. Und das wird sicherlich ein sehr schwerer Gang. Für die HSG wäre mit einem Sieg sogar noch Tabellenplatz 2 möglich. Anpfiff der Begegnung ist Samstag um 18.30 Uhr. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.